freut mich, Stefan Griegert heute hier begrüßen zu dürfen. Er ist Permanent Fellow am Moses Mendelssohn Zentrum der Uni Potsdam, war bis kurzem Research Fellow am Herzl Institute for the Study of Zionism and History der Universität in Haifa, ist wissenschaftlicher Direktor der NGO Stop the Bomb, hatte hier an der Uni sehr viele langjährige Lehraufträge auf der Politikwissenschaft der Philosophie der Judaistik. Er ist Autor von Die Einsamkeit Israels, das Buch erschien im Konkretverlag 2014, Herausgeber von einem Buch über die AfD und die FPÖ aus 2017, sowie von Iran, Israel, Deutschland, das im Verlag Hendrich und Hendrich 2017 erschienen ist. Wir kennen uns, ich habe heute mal wieder darüber nachgedacht, seit Oktober 1999, als ich in meiner ersten Woche der Einführung in die Politikwissenschaft bei Stefan Griegert im Tutorium gelandet bin, also nun doch schon fast 20 Jahre. Das heutige Thema heißt, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, kritische Theorie des Zionismus und der Antizionismus der Linken. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend, guten Tag. Vielen herzlichen Dank für die freundliche, persönliche Einleitung und für die Gelegenheit, hier im Rahmen der sehr schönen Ringvorlesung etwas zur kritischen Theorie des Zionismus und des Antizionismus sagen zu dürfen. Mir wurde nachdrücklich gesagt, dass ich auf gar keinen Fall länger als eine Stunde reden darf, was natürlich viel zu knapp ist für so ein Thema. Dementsprechend werde ich auf einige Sachen nur ganz kursorisch hinweisen können. Freundlicherweise wurde schon auf einige Bücher hingewiesen. Das Schöne an diesen Büchern ist, zwei davon, nämlich die beiden Sammelbände, die 2017 erschienen sind, gäbe es heute auch käuflich und vergünstigt zu erwerben. Insbesondere der Band über Iran, Israel, Deutschland hat natürlich was mit dem Thema zu tun. Normalerweise würde man bei einem Vortrag über Antizionismus, wenn man das auch ins Aktuelle hineinziehen will, selbstverständlich ein paar Worte zum iranischen Regime verlieren müssen, das, wie ich denke, heute einer der wichtigsten und gefährlichsten Protagonisten nicht nur eines irgendwie theoretischen Antizionismus, sondern eines, wie ich das nennen würde, tatsächlich eliminatorischen Antizionismus ist. Aber aufgrund der Zeit wird das mehr oder weniger flach fallen, aber all das können Sie selbstverständlich in diesem günstig zu erwerbenden Sammelband nachlesen. Und auch in dem Band über AfD und FPÖ geht es unter anderem, das steht nicht im Zentrum, aber unter anderem durchaus auch um die Debatten, die es über Israel und den Zionismus in diesen Parteien ja durchaus aktuell auch gibt, wo sich ja, das werden Sie alle mitbekommen haben, einiges tut in letzter Zeit. Zu dem, worüber ich jetzt reden werde, ich sage gleich, was das genauer sein wird, werde ich natürlich auch vieles nur anreißen können, aber der Werbeblock geht noch kurz weiter. Ich werde mich weitestgehend auf eher theoretische Ausführungen beschränken, sowohl zu einer kritischen Theorie des Zionismus als auch zum Antizionismus. Das müsste man natürlich alles nun auch noch durch die Historie, durch Empirie untermauern. Geht auch nicht aus Zeitgründen, aber freundlicherweise wurde ich gerade zu einem weiteren Vortrag eingeladen, nämlich am 3. Juni findet hier an der Universität ein sogenannter Israel-Tag anlässlich von 70 Jahren Staatsgründung statt und dort wurde ich ebenfalls gebeten, etwas sowohl zur Theorie, aber insbesondere eben zur Geschichte des Zionismus zu erzählen. Das werde ich tun, dort werden Sie also sozusagen die Fortsetzung oder Ergänzung finden zu dem, was ich Ihnen heute versuchen werde, in einer Stunde hier hinzuknallen. Diese kleinen Zettelchen gibt es hier ebenfalls gleich neben den günstig zu erwerbenden Büchern. Was ich heute machen möchte, zum einen werde ich erstens versuchen, was ein Verständnis des Zionismus, also des jüdischen Nationalismus, der Staatsgründungsideologie des israelischen Staates, was ein Verständnis des Zionismus ausgehend von der kritischen Theorie bedeutet und werde dann etwas darstellen, was eigentlich die kritischen Theoretiker, maßgeblich Adorno, Horkheimer und ein wenig auch Herbert Marcuse, was die eigentlich zum Zionismus und zum Israel zu sagen hatten. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber das Wenige, was sie dazu zu sagen hatten, ist doch sehr aufschlussreich und sehr wichtig, denke ich. Zweitens würde ich dann gerne versuchen darzulegen, wie man den Antizionismus ideologiekritisch, also wiederum ausgehend von der kritischen Theorie, meiner Einschätzung nach am besten fassen kann. Und drittens und dann leider wahrscheinlich schon letztens werde ich versuchen, wie sich gerade beim linken Antizionismus Veränderungen ergeben haben in den letzten 20, 30 Jahren, inwiefern die theoretischen Begründungen, die diesem linken Antizionismus zugrunde liegen, heute eben nicht mehr dieselben sind, nicht mehr die gleichen sind, wie noch zur Zeit des Kalten Krieges, als die Blockkonfrontation mit der Sowjetunion und den USA auch diesen Antizionismus durchaus maßgeblich mitgeprägt hat. Und bei diesen Ausführungen darüber, inwiefern es so eine Transformation im linken Antizionismus gibt, werde ich ein paar Worte über Judith Butler verlieren, die heute eine wichtige Protagonistin eines linken Antizionismus ist und, wie ich denke, exemplarisch für so eine Verschiebung in den theoretischen Begründungen dieses linken Antizionismus steht. Das ist also in etwa das Programm. Ich versuche das in etwa einer Stunde hinzukriegen und freue mich dann natürlich sehr über Nachfragen und auch eine Diskussion, die sich natürlich gerade bei so einem eminent politischen Thema sehr anbietet. Zum ersten Punkt also zur Frage, wie der Zionismus ausgehend von der kritischen Theorie zu verstehen ist und was die kritischen Theoretiker selber dazu eigentlich gesagt haben. Der Zionismus ist historisch und theoretisch keine einheitliche Geschichte. Er ist nicht homogen, im Gegenteil, ist ausgesprochen heterogen. Es gab von Beginn an, von Ende des 19. Jahrhunderts, als sich diverse zionistische Strömungen etablieren, unterschiedlichste Ausprägungen. Es gibt linke Zionisten und rechte Zionisten, es gibt säkulare und religiöse, es gibt Kulturzionisten, Territorialzionisten und so weiter und so fort. Und untereinander sind die alle fürchterlich miteinander verfeindet und in jeder Gruppe gibt es da nochmal 10 Untergruppen, das ist schlimmer als in der Linken. Aber man kann einen Punkt, denke ich, herausheben, den nahezu alle diese Ausprägungen, so sehr sie sich in der Diskussion darüber, wie der Zionismus im Einzelnen aussehen soll, streiten und ausdifferenzieren, ein Punkt, auf dem sich nahezu alle einigen können, was ich als das Wesentliche am Zionismus ausgehend von einer kritischen Theorie der Gesellschaft bezeichnen würde. Und das ist, dass dieser Zionismus ein negativer Nationalismus ist, in dem Sinne, dass er eine Reaktion ist. Das heißt, der Zionismus ist alles Mögliche in seinen jeweiligen unterschiedlichen Ausprägungen. In allererster Linie aber ist er eine Antwort auf den Antisemitismus. Und zwar sowohl maßgeblich auf den europäischen, aber durchaus auch schon in sehr früher Zeit, in den 20er und 30er Jahren, auch schon bereits eine Antwort auf den arabischen und islamischen Antisemitismus, der keineswegs erst mit der Staatsgründung 1948 von Israel irgendwie fröhliche Urstände feiert, sondern leider auch schon in den 20er und 30er Jahren eine wichtige Rolle gespielt hat. Ein früher zionistischer Theoretiker, der das, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt gebracht hat, war ein Linkszionist, ein linkssozialistischer Zionist, der heute wahrscheinlich nicht mehr sonderlich bekannt ist, Ber Borochow. Er hat ein wichtiges Buch geschrieben, Die Grundlagen des Poale-Zionismus, des Arbeiter-Zionismus. Und da spricht er ganz explizit aus, dass, wie er das formuliert, unser, also von den Zionisten, unser nationales Bewusstsein natürlich negativen Ursprungs ist. Ja? Also da wird das, was für all diese Richtungen maßgeblich der Fall ist, offen ausgesprochen. Da sagt man eigentlich, wir sind Sozialisten, wir sind Kommunisten, eigentlich finden wir Nationalismus überhaupt keine gute Angelegenheit, wir würden viel lieber Weltrevolution machen, aber weil der Antisemitismus existiert, müssen wir in Reaktion darauf dieses negative nationale Bewusstsein ausbilden. Aus diesem Wesen des Zionismus heraus, nämlich die Antwort auf den Antisemitismus zu sein, also der Versuch, Juden und Jüdinnen perspektivisch vor dem Antisemitismus durch eine Staatlichkeit schützen zu können, daraus resultiert die Parteilichkeit der kritischen Theorie mit Israel. Und ich denke, dass diese Parteilichkeit nichts ist, was sich zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft einfach zufällig hinzugesellt. Also man hat irgendwie die kritische Theorie, die sich kritisch mit Staat und Kapital und Geschlechterverhältnissen und allem, was es sonst noch so gibt, auseinandersetzt. Und dann pfropft sich da irgendwie noch eine Solidarität mit Israel drauf. Nein, ich denke, dass diese Parteilichkeit die notwendige Konsequenz aus so einer Kritik an der Gesellschaft ist. Es ist dies eine Kritik, eine Gesellschaftskritik an einer staatlich organisierten und garantierten Vergesellschaftungsweise, die ihren kapitalbedingten Krisencharakter im Antisemitismus, der sich heute insbesondere gegen den jüdischen Staat richtet, abspaltet. Ich gehe da nicht ins Detail, ich glaube, wenn ich das Programm nicht gesehen habe, es gab ja bereits einige Vorlesungen zur kritischen Theorie des Antisemitismus. Das ist einer der zentralen Punkte, dass also in dieser Gesellschaft der Krisencharakter, die Ambivalenzen, die Widersprüchlichkeiten, die notwendigerweise in dieser Gesellschaft existieren, im Antisemitismus abgespalten werden auf Juden, auf den jüdischen Staat, auf das Judentum projiziert werden. Den Zusammenhang zwischen einer kritischen Theorie der Gesellschaft und der Parteilichkeit für Israel kann man, weil es sehr kurz sein muss, ganz knapp in drei Sätzen fassen. Die den Verwertungsimperativen des Kapitals und den Herrschaftsimperativen des Staates gehorchende Gesellschaft bringt den Antisemitismus als wahnhaften Versuch der Konkretisierung des Abstrakten immer wieder hervor. Der israelische Staat und vor der Staatsgründung bereits der Zionismus sind die unmittelbare Reaktion auf diesen Antisemitismus. Die Parteilichkeit mit diesem Staat also schon daher für jede Kritik des kapitalbedingten Verhängnisses zwingend. Und weil das so ist, haben sich auch Adorno, Horkheimer und, wenn auch vor einem etwas anderen Hintergrund, Herbert Marcuse ganz eindeutig mit Israel solidarisiert. Und sie unterscheiden sich ja keineswegs nur in diesem Punkt von der real existierenden Linken. Während die Studenten und Studentinnen Ende der 60er Jahre, also während sie bei Adorno und Horkheimer studiert haben, in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus nach einem kurzen Erschrecken über ihre Eltern meinten, es sei eine prima Idee, dem Volke zu dienen, wie es dann bei den maoistischen K-Gruppen hieß, gegen Israel zu hetzen oder sich auch gleich von den palästinensischen Fedayeen ausbilden zu lassen, also nicht wenige von den sogenannten bewaffnet kämpfenden antiimperialistischen Gruppen in Deutschland und auch anderen europäischen Ländern sind unmittelbar in PLO und PFLP und anderen Lagern der palästinensischen Fedayeen ausgebildet worden. Während das also diese Studierenden maßgeblich betrieben haben, ahnten die aus dem US-amerikanischen Exil nach Frankfurt zurückgekehrten, also Adorno und Horkheimer, schon sehr früh, wohin dieser eben doch sehr deutsche Aufbruch führen würde. Und sie setzten dagegen die Solidarität mit den prospektiven Opfern. Diese Solidarität führte zwar nicht dazu, die Bedeutung des Zionismus in vollem Ausmaß zu erfassen, und es gibt auch gerade von Max Horkheimer mitunter sehr widersprüchliche, sehr ambivalente Äußerungen gegenüber dem Zionismus, den er dann gegenüberstellt mit der klassischen jüdischen Religion und wofür sie seiner Meinung nach steht. Es führte nicht dazu, die Bedeutung des Zionismus in vollem Ausmaß zu erfassen, aber sie implizierte ganz selbstverständlich die Solidarität mit Israel als Zufluchtsstätte für alle vom Antisemitismus Bedrohten. Damit Sie mir das nicht einfach glauben müssen, werde ich versuchen, das anhand von einigen wenigen ausgewählten Textstellen und Äußerungen von Adorno, Horkheimer und Marcuse im Folgenden zu illustrieren. Max Horkheimer war sich bereits im Klaren darüber, dass der Antizionismus als Platzhalter für den Antisemitismus dienen musste und er sah diesbezüglich Überschneidungen zwischen der staatssozialistischen und der nationalsozialistischen Propaganda. Er schrieb 1969, ich zitiere, in der Nationalzeitung, also damals der wichtigsten neonazistischen Zeitung im deutschsprachigen Raum, in der Nationalzeitung wird das Wort Juden wie in den Zeitungen des Ostblocks durch Zionisten ersetzt. Wie man aus einer Notiz aus dem Jahr 1970 nachlesen kann, registrierte Horkheimer, auch wenn das in den mitunter heftigen Auseinandersetzungen mit der Studierendenbewegung, die Horkheimer hatte, kaum eine Rolle gespielt hat, er registrierte aber doch die Verbrüderung der deutschen Linken mit der damals noch ganz offen, ganz unumwunden auf die Vernichtung Israels setzenden palästinensischen Nationalbewegung. In seinen Notizen zur Situation nach dem israelischen Sinai-Feldzug, also in den 1950er Jahren, stellte Horkheimer heraus, wie das Anlegen gleicher Maßstäbe in der starken Konkurrenz aufgrund der völlig ungleichen Ausgangsbedingungen zwangsläufig zum Angriff auf Israel gerät. Er registrierte das Desinteresse für die massiven Aggressionen der arabischen Regierungen gegenüber Israel und, auch das denke ich ziemlich aktuell, er strich heraus, dass sich ein Staat wie Israel anders gegen seine Feinde zur Wehr setzen muss als eine Weltmacht, also beispielsweise die USA, nämlich zeitweise präventiv und aggressiv. Zu Adorno. Am 5. Juni 1967, also genau dem Tag des Ausbruchs des Sechstagekrieges, schrieb Adorno an seine Wiener, jetzt kommt der Lokalbezug, Wiener Freundin Lotte Tobisch, also die Dame, die jahrzehntelang den Opernball hier in Wien organisiert hat, war eine enge Freundin von Adorno. Adorno schrieb an sie: Wir machen uns schreckliche Sorgen wegen Israel. In einem Eck meines Bewusstseins habe ich mir immer vorgestellt, dass das auf die Dauer nicht gut gehen wird, aber dass sich das so rasch aktualisiert, hat mich doch völlig überrascht. Man kann nur hoffen, dass die Israelis einstweilen immer noch militärisch den Arabern so weit überlegen sind, dass sie die Situation halten können. Das war natürlich eine nicht öffentliche Äußerung. Und es gibt einige Leute, die immer wieder behaupten, so ja, Adorno und Horkheimer waren schon irgendwie pro-israelisch, aber sie hätten sich nie öffentlich dazu geäußert. Das stimmt schlicht und einfach nicht. Einen Tag später nämlich sprach Adorno auch öffentlich, als er sich zu der Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg in Berlin äußerte, auch von dem, Zitat, furchtbaren, dass Israel der Heimstätte zahlloser vor dem Grauen geflüchteter Juden droht. 2 Jahre später, also 1969, war Adorno dann vom Niederbrüllen des israelischen Botschafters in Frankfurt durch deutsche Linke und arabisch-nationalistische Studierende dermaßen entsetzt, dass er in einem Brief an Herbert Marcuse, also der in den USA geblieben war, gar von der Gefahr eines Umschlagens der Studentenbewegung, mit der er zumindest anfänglich große Sympathien gehabt hat, von der Gefahr eines Umschlagens dieser Studentenbewegung in Faschismus sprach. Auch Marcuse, der für die regressiven Tendenzen in der Studierendenbewegung sehr viel weniger sensibilisiert war als Adorno und Horkheimer, vermutlich unter anderem, weil er eben in den USA geblieben ist, auch Marcuse erklärte sich mit dem Grundmotiv der zionistischen Bewegung solidarisch. Er schrieb, ich kann nicht vergessen, dass die Juden jahrhundertelang zu den Verfolgten und Unterdrückten gehörten, dass 6 Millionen von ihnen vor nicht allzu langer Zeit vernichtet worden sind. Das ist eine Tatsache. Wenn endlich für diese Menschen ein Bereich geschaffen wird, in dem sie vor Verfolgung und Unterdrückung keine Angst mehr zu haben brauchen, so ist das ein Ziel, mit dem ich mich identisch erklären muss. Marcuse ist auch selber nach Israel gefahren, hat sich da ein Bild von der Lage gemacht, hat sich mitunter über konkrete Aktionen der israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern, auch teilweise gegenüber der israelischen radikalen Linken, ausgesprochen kritisch geäußert. Nichtsdestotrotz schreibt er in der Jerusalem Post, wo er 1972 die Eindrücke von solch einer zweiwöchigen Israelreise zusammengefasst hat. Dort schrieb er, ich glaube, dass der historische Zweck der Gründung des Staates Israel darin bestand, eine Wiederholung von Konzentrationslagern, Pogromen und anderen Formen der Verfolgung und Diskriminierung zu verhindern. Diesen Zweck unterstütze ich voll. Marcuse hat dann ausgehend von seinen vergleichsweise optimistischen Vorstellungen hinsichtlich eines Potenzials, das auf eine allgemeine Emanzipation, also eine befreite Gesellschaft zielt, ausgehend von diesen vergleichsweise optimistischen Vorstellungen hat er eine Reihe von wie er fand, wahrscheinlich sehr konkreten Vorschlägen zur Beendigung des permanenten Kriegszustands im Nahen Osten formuliert, die einem heute oft sehr idealistisch bis illusorisch vorkommen. Interessant scheint mir aber zu sein, dass er bei all dem immer eine entscheidende Einschränkung für seine Versöhnungsvorschläge formuliert hat, die auch heute noch ausgesprochen aktuell ist. Im Vorwort für die hebräische Ausgabe von Der eindimensionale Mensch, also dem, ich finde, gar nicht wichtigsten, aber mit Abstand erfolgreichsten Buch von Marcuse. In der hebräischen Ausgabe von Der eindimensionale Mensch nennt er nämlich eine Bedingung für eine friedliche Koexistenz von Juden und Arabern im Nahen Osten, die bis heute leider nicht erfüllt ist. Er schreibt dort, nur eine freie arabische Welt kann neben einem freien Israel bestehen. Soweit ein paar wenige exemplarische Äußerungen von Adorno, Horkheimer, Marcuse zu Israel und zum Zionismus. Es war aber keineswegs allein das Bewusstsein über die Gefahren, denen die israelische Gesellschaft ausgesetzt ist, welche die kritische Theorie spätestens ab Mitte 1967, also nach der pro-palästinensischen Wende der deutschsprachigen Linken, auch in diesem Punkt in einem klaren Gegensatz zum linken Mainstream brachte und das sie so unangenehm aktuell macht. Insbesondere von Horkheimer gibt es zahlreiche, sehr hellsichtige Äußerungen zum Antiimperialismus. Bereits 1960 schreibt er eine Kritik am Antiimperialismus eigentlich in einem Satz, die ich sehr gern zitiere, weil ich finde, in gewisser Weise ist damit nahezu alles gesagt, was man über den Antiimperialismus wissen sollte. Dort sagt er, die Souveränität eines Landes ist etwas anderes als die Freiheit derer, die in ihm leben. Und das ist eine Formulierung, die ich denke, auch heute sehr aktuell ist, wenn sich Leute wahnsinnige Gedanken machen über die Verletzung der Souveränität des Assad-Regimes in Syrien, aber sich keine Sekunde eigentlich Gedanken darüber machen, was die Aufrechterhaltung solch einer in Wirklichkeit ohnehin nicht mehr existierenden, aber aus ganz anderen Gründen nicht mehr existierenden Souveränität beispielsweise von Assad in Syrien bedeutet. Auch von Adorno gibt es eine Reihe von Äußerungen, von Befürchtungen, wo er darüber spekuliert, dass ein Antiimperialismus, wie er in den 60er und 70er Jahren sich dann in Deutschland und in Europa artikuliert hat, dass der letzten Endes auf ein Bündnis eines von Deutschland dominierten Europas mit der arabisch-islamischen Welt hinauslaufen könnte, was sich zwangsläufig gegen den liberalen Westen einerseits und damit natürlich andererseits ganz klar auch gegen Israel wenden wird. Auch da nur ein Beispiel, der in dem Aufsatz, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? Einer auch von den Studierenden in den 70er Jahren, in Folge von 68 meistgelesenen Aufsätze von Adorno überhaupt, finden sich Warnungen vor einem regressiven trikontinentalen Antiimperialismus, ohne dass die zu großen Diskussionen geführt hätten. Also das hat man offensichtlich einfach nur überlesen in der Rezeption dieser vor allem deutschen Studierendenbewegung. Adorno schreibt dort, das faschistische Wunschbild heute verschmilzt ohne Frage mit dem Nationalismus der sogenannten unterentwickelten Länder. Ein Verständnis mit denen, die in der imperialistischen Konkurrenz sich zu kurz gekommen fühlten und selber an den Tisch wollen, drückte schon während des Krieges in den Slogans von den westlichen Plutokratien und den proletarischen Nationen sich aus. Ich denke, es ist alles andere als ein Zufall, dass gerade jene Intellektuelle, die sich so entscheidend vom gängigen Marxismus und der real existierenden Linken abgrenzen, sich mit Israel solidarisch zeigten. Wenn eine Praxis, die auf eine allgemeine Emanzipation zielt, abgeschnitten ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was kritische Theorie überhaupt noch leisten kann. Die Einsicht, dass zumindest die Rudimente der wie auch immer beschränkten bürgerlichen Freiheit verteidigt werden müssen, was im Übrigen nicht und selbstverständlich nicht bedeutet, dass man die Beschränkung dieser Freiheit nicht immer wieder thematisiert. Diese Überlegung, dass man also zumindest diese Rudimente bürgerlicher Freiheit verteidigen muss, ist, denke ich, eine durchaus naheliegende Antwort. Und dies ist eine Freiheit, den Israel seit der Staatsgründung gegen die vernichtungswürdigen Nachbarn und, was aber eine ganz andere Diskussion ist, gegen einige Kräfte im Innern der Gesellschaft behauptet werden muss. Wenn es kritischer Theorie heute angesichts der fast weltweit um sich greifenden regressiven Tendenzen zumindest noch um die Aufrechterhaltung der Möglichkeit der kritischen Reflexion zu tun ist, so kann man ohne weiteres einer Feststellung von Max Horkheimer aus dem Jahr 1967 zustimmen, als er in einer Notiz mit dem schönen Titel Die Pseudoradikalen schreibt. Das ist die Stelle, über die sich normalerweise immer die Junge Union freut, aber die verstehen da natürlich dann auch was falsch. Horkheimer schreibt dort, heute kommt es darauf an, zu retten, was von der persönlichen Freiheit noch übrig ist. Radikal sein, jetzt kommt der Part für die Junge Union, radikal sein heißt heute konservativ sein. Ja. Der Punkt ist nur, dass Horkheimer damit natürlich eine Art rettende Kritik gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft und dem Minimum an Freiheit, was die überhaupt zu garantieren in der Lage ist, versucht und genau nicht das meint, was heutige sich selbst konservativ nennende Leute irgendwie damit meinen würden. Es gibt gerade in Israel Autoren wie Moshe Zuckermann, die behaupten, dass Zionismus und kritische Theorie schlicht unvereinbar seien. Ich würde hingegen den Punkt versuchen stark zu machen, dass Zionismus und kritische Theorie, vor allem dass der Zionismus und der kritische Pessimismus der kritischen Theorie in vieler Hinsicht durchaus verwandt sind, auch wenn sie natürlich nicht identisch sind. Der Mainstream-Marxismus hat sich auch von der Shoah, vom Nationalsozialismus, nicht von seinem optimistischen Geschichtsverständnis abbringen lassen. Für Zionismus und kritische Theorie hingegen markiert der Nationalsozialismus den welthistorischen Bruch. Der Zionismus zog die praktischen Konsequenzen aus dem Scheitern sowohl aller Assimilierungsversuche als auch der bürgerlichen und sozialistischen Gleichheits- und Freiheitsversprechen und er misstraut seitdem völlig zu Recht jedem Versöhnungsangebot. Die kritische Theorie zog die theoretischen Konsequenzen aus der Katastrophe für die materialistische Gesellschaftskritik. Sie misstraut jedem begriffslosen Praktizismus und vor allem jedem linken Heilsversprechen und konfrontiert die Gesellschaftskritik mit dem kategorischen Imperativ, der im Titel der heutigen Vorlesung auch zitiert wird, nämlich alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nichts Ähnliches sich noch einmal wiederhole. Und als eine der wesentlichen Garantien dafür, dass man das möglichst gewährleisten kann, hat auch die kritische Theorie des Zionismus und Israel begriffen. Joachim Bruhn hat schon vor fast 20 Jahren, wie ich finde, sehr treffend formuliert, dass sich im Zionismus Geschichte ganz ähnlich wie in der kritischen Theorie, ich zitiere, nicht als zu sich selbst kommendes Wesens, sondern als der historische Zusammenhang der Katastrophen und als Abwehr der kommenden konstituiert. Die Zionisten, so Bruhn weiter, handeln, als hätten sie sich der Bewahrheitung der geschichtsphilosophischen Thesen Walter Benjamins verschrieben. In dieser negativen Geschichtsphilosophie, also das Gegenteil zum Mainstream-Marxismus, der immer noch eine positive Geschichtsphilosophie formuliert und selbst nach Auschwitz meint, die Geschichte, der Zug der Geschichte rennt schon irgendwie in die richtige Richtung und man sollte ihn möglichst noch etwas befeuern. In dieser negativen Geschichtsphilosophie ist der Materialismus dem Zionismus verwandt, wenn er auch, der Materialismus, die kritische Theorie, wenn er auch so kontrafaktisch wie kategorisch gegen alle Erfahrungen und jeden Begriff sich weigert, dessen These, also die zionistische These, vom ewigen Antisemitismus sich zuzueignen. Soweit Joachim Bruhn. Hier zeigt sich auch die Differenz zwischen kritischer Theorie und Zionismus, aber ganz anders, als ein Autor wie Moshe Zuckermann sie darstellt. Der Zionismus ist eine Notwehrmaßnahme gegen den Antisemitismus und in der Realisierung dieser Notwehr muss er sich zwangsläufig positiv auf die Verfasstheit dieser Welt beziehen. Der Zionismus muss sich Staat und Kapitalakkumulation zu eigen machen, wenn er sich in einer Welt von Staaten und Kapitalakkumulation behaupten will. Kritische Theorie hingegen hält zumindest an der Denkmöglichkeit fest, mit der Abschaffung von Staat und Kapital auch die Notwendigkeit des Zionismus aus der Welt zu schaffen. Vor diesem Hintergrund, um das nochmal zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen, vor diesem Hintergrund ist die Parteinahme für Israel, über die man sich im Übrigen keine Sekunde lang darüber hinwegtäuschen muss, dass Verteidigungsmaßnahmen in aller Regel auch zu mitunter grauenerregenden Übergriffen führen können. Vor diesem Hintergrund ist die Parteinahme für Israel eine zwingende Konsequenz aus einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Der Zionismus ist für die kritische Theorie genau genommen, lassen Sie mich das auch noch sagen, nicht die richtige Antwort auf den Antisemitismus. Im Verständnis der kritischen Theorie wäre die richtige Antwort natürlich nach wie vor, die gesellschaftlichen Gründe für den Antisemitismus aus der Welt zu schaffen. Und das heißt, im Sinne der kritischen Theorie, eine befreite Gesellschaft herzustellen. Ja, eine freie Assoziation freier Individuen. Eine Gesellschaft, die es den Menschen ermöglicht, ohne Angst und Zwang verschieden zu sein. Und wie all die Formulierungen bei Adorno und auch Horkheimer lauten. Er ist also nicht, der Zionismus ist für die kritische Theorie nicht die richtige Antwort auf den Antisemitismus in genau diesem Sinne, aber er ist die vorläufig einzig mögliche. Soweit ein kleiner Abriss, wie man ausgehend von der kritischen Theorie den Zionismus versuchen kann zu fassen. Nun also zu der Frage, wie man den Antizionismus in einem ideologiekritischen Sinne versuchen kann zu fassen. Dass das überhaupt versucht wird, ist eine relativ neue Diskussion. Relativ neu heißt, seit ungefähr 25 Jahren, würde ich sagen, finden diese Debatten mittlerweile statt. Vorher war das kein großes Thema für Leute, die sich mit radikaler Gesellschaftskritik, mit kritischer Theorie beschäftigt haben. Seit gut 25 Jahren ist das aber der Fall und seitdem wurde das für die Leute, die sich schon länger damit beschäftigen, natürlich rauf und runter dekliniert. Ich werde aber versuchen, das nochmal sehr gerafft auf den Punkt zu bringen. Und werde mich dabei weitgehend auf den linken Antizionismus beschränken, aber in Folge dann auch so ein paar Anmerkungen auch über die historische Genese von diesem linken Antizionismus zu machen, die keineswegs nur linke Wurzeln hat, sondern bis zu den Nazis in Wirklichkeit zurückreicht. Die Existenz von antisemitischen Ressentiments, die sich insbesondere in dem Hass auf Israel heute äußern, in der Linken ist heute evident. Und angesichts der ausufernden Literatur, die sie nun wieder und wieder belegen, denke ich, kann das Leugnen dieser antisemitischen Ressentiments, die sich im Hass auf Israel äußern, schon lange nur mehr als eine ihrer Ausdrucksformen angesehen werden. In den meisten Spielarten des Antizionismus treten sie als eine spezifische Form des Antisemitismus nach Auschwitz auf. Einerseits aus Mangel an konkreten Hassobjekten, bekanntlich sind die meisten Juden in Europa ermordet worden oder vertrieben worden, andererseits natürlich wegen der Tabuisierung von offener Judenfeindschaft in linken Kreisen, richten sie sich gegen den kollektiven Juden, den Staat Israel. Dass die im Antizionismus angelegten Vernichtungsfantasien und Vernichtungsversuche, wir können nachher in der Diskussion sehr gerne noch über die konkrete Geschichte vor allem des Kalten Krieges in den 60er und vor allem 70er Jahren reden, wo es die Linke, nämlich die staatlich organisierte Linke in Form der Sowjetunion und ihrer sozialistischen Brüderstaaten gewesen ist, die wirklich den Krieg gegen Israel mitgeführt hat, beziehungsweise überhaupt erst ermöglicht hat, dass die im Antizionismus angelegten Vernichtungsfantasien und ganz konkreten Vernichtungsversuche nicht Realität geworden sind, verdankt sich einzig und allein der israelischen Staatsgewalt. Der Antizionismus der Linken, das hat Thomas Haury schon 1992 in einem auch heute noch sehr lesenswerten Text gut auf den Punkt gebracht, der Antizionismus der Linken ist, so Haury, die Anwendung des antiimperialistischen Schemas auf den Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Nationalbewegung. Das antisemitische Weltbild ist den antisemitischen Stereotypen gegenüber nicht nur nicht immun, sondern es tendiert, wird es zum Antizionismus konkretisiert dazu, diese selbst hervorzubringen. Soweit Haury. Ideologiekritik im Sinne der kritischen Theorie kann nun nicht nur zeigen, inwiefern der Antisemitismus die Biologisierung und Personalisierung des real abstrakten Kapital akkumulierender Ökonomie betreibt. Ich hoffe, das wurde Ihnen in den Ausführungen zur kritischen Theorie des Antisemitismus schon länger mal breite versucht zu erklären, was das nun wieder heißen soll. Sondern sie kann auch deutlich machen, diese Ideologiekritik, inwiefern der Antizionismus in den allermeisten seiner Ausprägungen eine geopolitische Reproduktion des Antisemitismus darstellt. Der Antisemitismus als ökonomische Seite des Judenhasses quasi konstruiert das Bild des Shylock-Juden und spaltet darin jene notwendigerweise zum Kapital gehörigen, aber eben als bedrohlich, als illegitim, als volksfremd zersetzen, zerstörend und so weiter und so fort empfundenen Elemente des ökonomischen Prozesses ab. Das ist diese Projektionsleistung, von der ich einleitend schon kurz gesprochen habe. Dieses schon für den vormodernen Antisemitismus charakteristische Bild, also das Bild vom Shylock-Juden, vom raffgierigen, zinsheckenden Juden. Dieses schon für den vormodernen Antisemitismus charakteristische Bild wird in der antizionistischen Propaganda nun ergänzt durch jenes des Rambo-Juden, dessen sinnbildliche Verkörperung natürlich der angeblich alles niedertrampelnde, auf völkische Homogenität setzende israelische Soldat sein soll. So wie sich der Antisemitismus im Gegensatz zum Rassismus nicht gegen die tatsächlich oder vermeintlich Unterlegenen richtet, sondern gegen die als überlegen wahrgenommenen, so richtet sich der Antizionismus, was durchaus eine Parallele auch zum Anti-Amerikanismus ist, nicht gegen die Loser-Staaten in der internationalen Konkurrenz der Souveräne, sondern gegen jene, denen ihr Erfolg verübelt wird. Schon dadurch kann sich der Antizionismus, auch das eine Parallele zum Anti-Amerikanismus, den Schein des Rebellischen und die Aura von moralischer Dignität geben, die natürlich gerade für Linke besonders interessant macht, auch wenn der Antizionismus damit nur seinen Konformismus und letztlich seine Perfidie zu kaschieren versucht. Das wäre seine sehr geraffte Kurzfassung davon, wie man zum Beispiel den Antizionismus versuchen könnte, ideologiekritisch zu fassen. Wahnsinnig viel, denke ich, kann man dem heute nicht hinzufügen. Wichtig ist es aber, sich genau diese Transformationen innerhalb des Antizionismus anzuschauen. Und weil die Zeit davonrennt, werde ich versuchen, das mal so ein bisschen freihändig zu machen, um da nicht bloß weiter die endlosen Seiten vorzulesen, die da vor mir liegen. Ich habe einleitend gesagt, man kann das gut an jemanden wie Judith Butler illustrieren. Warum an der? Nicht, weil ich mit der guten Frau eine Privatfeder habe oder irgend so etwas, sondern Judith Butler ist, wie Sie alle wissen, heute eine der einflussreichsten Akademikerinnen weltweit. Und sie beschäftigt sich keineswegs nur mit Literaturwissenschaft und Philosophie und Gendertheorie, sondern auch mit dem Zionismus. Sie hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, sie hat sich früher schon häufig in diese Richtung geäußert. Und wenn es dann Kritik gab an ihr und man ihr an ihr kritisiert wurde, dass sie also ganz offen für die Vernichtung Israels eintritt, ja, haben ihre Fans das häufig verteidigt und haben gesagt, das würde ja gar nicht stimmen, Judith Butler würde sich nur kritisch zur aktuellen israelischen Regierung Netanyahu äußern. Sie wäre lediglich gegen die sogenannte Besatzung der Westbank. Aber das stimmt schlicht und einfach nicht. Und das hat Judith Butler selber sehr deutlich gemacht, indem sie ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben hat. Am Scheideweg auf Deutsch, ein Jahr vorher, also 2012, auf Englisch erschienen, Parting Ways, 2013 ist die deutsche Übersetzung erschienen, Am Scheideweg. Und dort stellt sie selber in aller Deutlichkeit klar, ich kann Ihnen nachher gerne die entsprechenden Zitate nachreichen, dass sie explizit für die Auflösung Israels plädiert. Sie sagt, sie will gegen jede Form jüdischer Souveränität agitieren. Sie sagt, sie will keine Zwei-Staaten-Lösung, sondern ihre Form des Binationalismus, auf den sie noch durchaus rekurriert, da betont sie extra, dass das bei ihr auf eine Ein-Staaten-Lösung hinauslaufen soll, wo also der Staat Israel, wo jede Form jüdischer Souveränität, wie sie das nennt, nicht mehr existieren soll. Das setzt sie um dadurch, dass sie sich an dem sogenannten BDS-Movement beteiligt, also Boycott, Divestment, Sanctions gegenüber Israel. Auch innerhalb dieses Movements ist es mitunter auch sogar umstritten. Die streiten sich selber darüber, gelten diese Boykottaufrufe jetzt nur gegen Waren aus Siedlungen, was problematisch in sich selber ist, oder ganz Israel gegenüber. Judith Butler sagt klipp und klar, worum es ihr geht. Ihr geht es um einen Komplettboykott des Staates Israel und alles, was dort produziert wird, alles, was dort auch an intellektuellen, kulturellen Gütern produziert wird, soll boykottiert werden, weil man ansonsten die Ansprüche der Palästinenser von 1948 verraten würde. Das heißt, da geht es nicht um die sogenannte Besatzungssituation, die nach dem Sechstagekrieg von 1967 in der Westbank und damals auch noch im Gazastreifen entstanden ist, sondern weil man von den palästinensischen Ansprüchen von 1948 redet, dann geht es um das israelische Kernland. Judith Butler fordert, ein zweiter Grund, warum ich so viel über Judith Butler rede, sie selber versteht sich als kritische Theoretikerin in der Tradition von Adorno. Und ich versuche Ihnen den Widerspruch ein wenig deutlich zu machen oder zumindest kurz zu illustrieren, warum das sehr merkwürdig ist, dass genau diese Frau vor einigen Jahren ausgerechnet den Adorno-Preis verliehen bekommen hat. Ist aus vielen Gründen merkwürdig, aber unter anderem, weil sie eine bekennende Antizionistin ist. Sie setzt sich für das sogenannte Recht auf Rückkehr der palästinensischen sogenannten Flüchtlinge ein und gleichzeitig fordert sie, dass das israelische Law of Return gestrichen wird. Das israelische Law of Return ist in gewisser Weise der Kern der zionistischen Idee, ein Gesetz, was kurz nach der israelischen Staatsgründung verabschiedet wurde und was es allen Juden und Jüdinnen, in einigen Interpretationen sogar allen vom Antisemitismus Betroffenen, was theoretisch auch Nicht-Juden sein könnten, die jederzeitige Einreise nach Israel garantiert. Das ist, weil ich vorhin vom Wesen des Zionismus geredet habe, der Zionismus als unmittelbare Antwort auf den Antisemitismus, das ist die juristische Fixierung sozusagen davon in Israel. Wenn Sie sich israelische Darstellungen der eigenen Geschichte angucken, nimmt die Verabschiedung dieses Law of Return einen ähnlichen großen, wichtigen Raum ein, wie der Sechstagekrieg oder der Yom Kippur-Krieg oder andere einschneidende Erlebnisse. Genau dagegen richtet sich Judith Butler, wie auch die meisten anderen Antizionisten oder sich selbst als postzionistisch bezeichnenden Autoren und Autorinnen. Die Begründung bei Judith Butler für ihren eigenen Antizionismus ist aber, und das meinte ich einleitend mit Transformation, eine andere als jene bei den klassischen linken Antizionisten der, sagen wir mal, 1920er bis 1990er Jahre. Die ganze Zeit des Kalten Krieges und auch schon vorher in den 20er und 30er Jahren war der Bezugspunkt eines linken Antizionismus der Marxismus-Leninismus. Also jene Legitimationsideologie des Stalinismus, die durch die Verquastungen von zunächst durchaus auch schon Lenin, aber dann insbesondere Stalin am Marxismus irgendwie vollzogen worden. Und ein wesentliches Element dieses Marxismus-Leninismus war natürlich ein dichotomischer Antiimperialismus, wo es gute und schlechte Nationen gibt. Und in dieses Schema wurde also dieser Konflikt einsortiert. Dort hat man sich nicht prinzipiell gegen Nationalismus gewendet, sondern hat gesagt, es gibt bösen Nationalismus von den imperialistischen Nationen und es gibt Befreiungsnationalismus. Und der ist gut und zu unterstützen, ganz egal im Übrigen auch, wie er sich äußert. Ja, also auch wenn das Leute sind, die mit Sozialismus und überhaupt nichts am Hut haben und Marxisten hassen und sogar umbringen. Hauptsache, es ist ein sogenannter Befreiungsnationalismus. Ja. Dieses Schema von Befreiungsnationalismus versus imperialistischen Nationalismus, genau so wurde auch der Konflikt zwischen Israel und den arabischen Ländern beurteilt. Die Grundlage für den Antizionismus war die Behauptung, dass der Zionismus eben gerade kein Befreiungsnationalismus ist, was sehr merkwürdig ist, weil der Zionismus die Engländer rausgeschmissen hat und in einem kolonialisierten Land, nämlich wie man da gerade wie Palästina, einen neuen Staat gegründet hat. Also es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, auch den Zionismus als so eine Art Befreiungsnationalismus zu interpretieren. Genau das geschieht aber nicht, sondern der Zionismus wurde unterstellt, er ist ein Stellvertreter des imperialistischen Kolonialismus und so weiter und so fort. Dagegen die arabische Nationalbewegung, die bereits in den 20er und 30er Jahren unter die Führung von Kräften geriet, die mit den Nazis offen kollaboriert haben, die wurde als antiimperialistische große Befreiungsbewegung gefeiert und dementsprechend wurde die unterstützt. Als Resultat davon hat man den Israelis immer vorgeworfen, sie seien im Übrigen auch gar keine richtige Nation, ja, sondern sie seien ein künstliches Gebilde. Man hat Israel in Anführungszeichen geschrieben, weil man nicht akzeptieren wollte, dass sich dort gegen die autochthonen Bewegungen dieses legitimen Befreiungsnationalismus irgendwie so ein, wie es nun mal genannt wurde, imperialistischer Brückenkopf etablieren kann. Die Begründungen seit ungefähr Anfang der 90er Jahre im linken Antizionismus sind andere, weil eine Verschiebung stattgefunden hat. Es gibt noch diese Lemuren des Marxismus-Leninismus, aber das ist natürlich bei Weitem nicht mehr so geschichtswirksam wie zur Zeit des Kalten Krieges, als hinter dieser marxistisch-leninistischen Ideologie die Sowjetunion stand, China stand, der gesamte Ostblock stand, also ein Drittel der Welt mit einer riesigen Armee und mit Atombomben und allem Möglichen. Das ist vorbei seit Anfang der 90er Jahre und es findet ja auch wirklich eine Transformation statt. Mittlerweile, denke ich, und das sieht man bei Judith Butler exemplarisch, ist der theoretische Zusammenhang für die Begründung des eigenen Antizionismus ein Antinationalismus, kein Befreiungsnationalismus und ein abstrakter Universalismus, der völlig geschichtslos argumentiert. Das heißt, während man früher sowohl in der arabisch-nationalistischen, in der islamistischen, in der links-antizionistischen und ganz früher übrigens auch im Nationalsozialismus, da sage ich vielleicht auch noch ein paar Worte dazu, bevor wir dann gerne auch schon in Diskussionen und zu Nachfragen einsteigen können, in all diesen Ausprägungen hat man den Juden eigentlich gesagt, ihr könnt gar keinen richtigen Staat gründen. Ja? Man hat vom künstlichen Gebilde gesprochen. Man hat Israel in Anführungszeichen gesetzt. Man hat vom imperialistischen Brückenkopf geredet, aber nicht vom Staat Israel, weil es ist ja gar kein richtiger Staat. Und das geht tatsächlich, vielleicht sage ich das gleich vorweg, das geht tatsächlich zurück auf den Nationalsozialismus. Die Nazis waren die Ersten, die genau diese Begründung für ihren Antizionismus formuliert haben. Die Nazis waren nicht nur antisemitisch, ja, sondern offen antizionistisch. Alfred Rosenberg, der, und tut sich mal schwer, vom Philosophen zu reden in dem Zusammenhang, aber der sogenannte Chefphilosoph des Nationalsozialismus, hat ein ganzes Buch gegen den Zionismus geschrieben, schon in den 20er Jahren, das den sehr interessanten Titel trägt, der staatsfeindliche Zionismus. Ja? Der Zionismus ist ein Staatsgründungsprogramm. Warum sagt jetzt der Obernazi, das ist aber ein staatsfeindliches Staatsgründungsprogramm? Weil diese ökonomische Gegenüberstellung, die ich kurz erwähnt habe, im Antisemitismus von raffenden Kapital, schaffenden Kapital, ja, also von guter Ökonomie und schlechter Ökonomie, hier ins Politische übersetzt wird und man dann gute Staaten hat, nämlich organisch gewachsene, den deutschen Staat natürlich, ja, die deutsche Volksgemeinschaft steht dahinter. Man könnte das durchaus auch übertragen auf die islamische Umma oder auf den arabischen Nationalismus. Also organische Staaten, die angeblich echt sind, natürlich sind, und demgegenüber gibt es künstliche Gebilde. Ist natürlich völlig irrsinnig, wie alles, was die Nazis gesagt haben, aber nicht nur in dieser Nazi-Ideologie ist das völlig irre. Das findet ja seinen Nachhall dann eben genau dem Gerede von den Linken, von den arabischen Nationalisten und später dann von den Islamisten, die genau das wieder aufmachen, dass sie sagen, das ist ein künstliches Gebilde. Das ist, wie Ali Khamenei dann heute sagt, der Führer des Irans, zu dem ich heute nicht mehr viel sagen kann, aber es gibt ja die günstig zu erwerbenden Bücher. Genau die reden niemals von dem Staat Israel. Ja? Die reden immer von der zionistischen Entität, vom zionistischen Gebilde, von einem künstlichen Gebilde, vom Krebsgeschwür und so weiter und so fort. Das heißt, das Argument in Anführungszeichen ist organischer Staat gegen künstliches Gebilde. Ist natürlich völlig schwachsinnig, weil jeder weiß, der sich zwei Minuten mit Staaten beschäftigt hat, dass jeder Staat ein künstliches Gebilde ist. Es gibt keine Staaten, auch nicht der organische Deutsche, der am Baum gewachsen ist oder auf einer Wiese durch gutes Düngen irgendwie entstanden ist. Staaten sind immer das Resultat von sozialen und historischen Entwicklungen. Aber ideologisch wird genau dieser Gegensatz aufgemacht, dieser Widerspruch aufgemacht. Also jahrzehntelang wurde um wieder in die Jetztzeit und zu den Begründungen zu kommen. Jahrzehntelang wurde den Juden und den Israelis vorgeworfen, sie seien gar nicht in der Lage, einen echten Staat zu gründen. Am deutlichsten bei Hitler im Übrigen. Auch der Führer selber hat sich zum Zionismus geäußert und hat gesagt, aufgrund der Unfähigkeit der Juden zur produktiven Arbeit seien sie, so kann nur Adolf Hitler formulieren, unfähig zur Staatsgründung in räumlich empfundener Art. Das ist der Vorwurf, die können gar keinen richtigen Staat gründen. Judith Butler und der aktuelle Antizionismus macht das Gegenteil. Die kritisieren die Juden in Israel dafür, dass sie einen Staat gegründet haben und dass sie so starkköpfig an ihrem Nationalstaat, nachdem sie ihn nun einmal haben, festhalten. Und dem wird dann heute wird ihnen gesagt, ja, das ist völlig anachronistisch. Ja? Tony Judd, andere Leute, man könnte viele zitieren, aber Tony Judd hat das zu Zeiten der zweiten Intifada, Anfang der 2000er Jahre, exemplarisch vorformuliert und eigentlich die antizionistische Debatte bis heute maßgeblich geprägt. Da sagt er, der Zionismus ist ein Anachronismus. Das heißt, ja, es gab mal eine Zeit, da war irgendwie nationale Befreiung angesagt, irgendwie ist dann auch die jüdische nationale Befreiung, nämlich der Zionismus, akzeptabel, aber das Zeitalter des Nationalstaats ist vorbei. Sie sind alle auf der Uni, Sie kennen das Gerede von Habermas über die postnationalen Konstellationen und so etwas. Und genau in diesem Klima quasi transformiert sich also der Antizionismus von dem Vorwurf, ihr könnt gar keinen Staat gründen, weil ihr seid solche Luftmenschen, die zur produktiven Arbeit gar nicht fähig sind, hin zu dem Vorwurf, dass sie einen Staat gegründet haben. Und daran sieht man dieses Muster, und damit komme ich auch schon zum Ende, dass man im Antisemitismus hat, dass Lose-Lose-Situationen konstruiert werden, setzt sich hier im Antizionismus fort. Im Antisemitismus wirft man den reichen Juden vor, dass sie halt reich sind und also geldgierig und alles Mögliche, und dem Armen wirft man vor, dass er ein armer Schnorrer ist. Dem sexuell potenten Juden wirft man vor, er ist ein Verderber der Jugend. Dem sexuell nicht aktiven Juden wirft man vor, er ist ein impotenter Schwächling. Und das kann man endlos so weiter durchgehen. Ja? Diese Lose-Lose-Situation, die für Juden durch den Antisemitismus konstruiert wird, das übersetzt sich im Antizionismus genau darin, dass völlig egal, wie sich Israel verhält, man es Israel letzten Endes immer zum Vorwurf macht. Wenn Israel sich im Gazastreifen aufhält, bis zum Jahr 2005 war die israelische Armee im Gazastreifen, es gab israelische Siedlungen da, dann sagt man, es ist eine fiese Besatzungsmacht. Wenn sich Israel aus dem Gazastreifen zurückzieht, was sie 2005 getan haben, dann sagt man, sie errichten das größte Völkergefängnis der Welt. Wenn Israel auf Beschuss und Angriff aus dem Gazastreifen reagiert, was die unmittelbare Folge des Rückzugs von 2005 war, nämlich dass Zehntausende Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgeschossen wurden, wenn Israel darauf reagiert, in welcher Form auch immer und ab einem gewissen Punkt dann eben auch militärisch, dann ist es der Aggressor. Wenn Israel diesen Raketenbeschuss tatenlos zusieht, ich bin gleich am Ende und dann können Sie sehr gerne Nachfragen stellen, auch gerne zu diesen letzten Punkten, wenn Israel darauf gar nicht reagiert und dem also monatelang tatenlos zusieht, dann wird es in arabischen und insbesondere auch in iranischen Zeitungen als impotenter Schwächling dargestellt, der es nicht mal schafft, seine eigene Bevölkerung zu schützen. Das heißt, für den Antisemitismus wie auch für seine geopolitische Reproduktion im Antizionismus ist es letzten Endes egal, wie sich Juden und Jüdinnen oder der jüdische Staat verhalten, weil sie das, was real passiert, immer nur zur Illustration des eigenen Wahns benutzen. Und damit komme ich schon zum Ende, nachdem es schon die ersten Wortmeldungen gibt. Erstmal vielen Dank und ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr bombardiert mit ziemlich ein paar Fortschritt durch ein paar theoretische Gedanken zum Zionismus und zum Antizionismus. Vielen Dank.